Aufnahmeleitung Gernot Jan. Schnitt Wolfgang Ressel. Musik Friedrich Scholz, Klaus Wampfler, Michael Weilers und Michael Wiegand. Ton Klaus Krüger. Regie Manfred Marchfelder.